19. Kapitel, gelesen von Scheikmar. Abhille wusste nichts von all dem. Er glühte ruhig und sorglos weiter in den Flammen seiner Krankheit. Der Arzt hatte ihn ins Krankenhaus schaffen lassen und erklärte, es handle sich um eine sehr schwere Form von Typhus, die gleich mit Bewusstlosigkeit und hohem Fieber anfange und zu den schlimmsten Befürchtungen Veranlassung gebe. Dem Rittmeister Prochontzew kam diese Äußerung des Arztes sehr gelegen. Er fragte sofort, ob man das Benehmen Abhillers nicht durch seinen krankhaften Zustand erklären könne. Der Arzt war durchaus dieser Meinung. Abhiller aber war er schon 5 Tage ohne Bewusstsein und lebte immer noch in denselben unklaren, aber süßen Vorstellungen und demselben Gefühl einer wohltuenden Hitze. Neben seinem Bette saß auf einem wackeligen Stühlchen der Vater Zachari und hielt ein mit kaltem Wasser getränktes Handtuch dem Kranken auf die Stirn. Gegen Abend kamen noch ein paar Bekannte und der Arzt. Der mit geschlossenen Augen daliegende Diakon hörte, wie der Arzt sagte, dass, wenn es jemandem um die Seele des Kranken zu tun sei, er den ersten lichten Augenblick wahrnehmen müsse, denn die Krise ist nahe heran, von der er nicht viel Gutes zu erwarten sei. »Nehmt den Augenblick wahr«, sagte er. »Der Puls ist schon ganz unzuverlässig.« Dann fing der Arzt mit Prochontzew und den anderen zu reden an, die es gar nicht begreifen konnten, dass Abhille im Sterben liege und noch dazu infolge einer Erkältung. Dieser Recke sollte sterben? Und der Nilke, der mit ihm im kalten Bade gesessen hatte, befand sich in der Gefängniszelle ganz wohl und munter? Der Arzt erklärte es dadurch, dass Abhille schon seit längerer Zeit angegriffen und leiden gewesen wäre. »Ja, ja, Sie sprechen davon, erhöhte Sensibilität«, stammelte Zachari. »Eine merkwürdige Krankheit«, bemerkte Prochontzew. »Auch hier alles neu. Ich lebe nun schon so lange auf der Welt und habe noch nie von so einer Krankheit gehört.« »Ja, ja, ja«, sagte Zachari zustimmend. »Die Lebensgewohnheiten verfeinern sich und die Krankheiten werden komplizierter.« Der Diakon öffnete leise die Augen und flüsterte. »Gib mir zu trinken!« Man reichte ihm einen Metallkrug, an den er seine flammenden Lippen presste, und während er das kühle Moosbeerengetränk gierig herunterschlang, musterte er die Umstehenden mit seinen entzündeten Augen. »Nun, wie geht es unserer lieben Orgel?« fragte der Bürgermeister teilnehmend. »Tümpf! Tümpf!« antwortete der Diakon schwer atmend und fing nach einer Minute ganz unvermittelt in erzählendem Tone an. »Nach meinem Hündchen Wiesel, als die Post das überfahren hatte, wollte ich mir wieder ins Zulegen. Da sehe ich in Petersburg auf dem Jeski einen Hundejungen. Verschaff mir, sag ich, ein nettes Hündchen. Dann würde er, heutzutage gibt's keine Hunde mehr. Heutzutage gibt's nur noch Pointer und Setter, sagte er. Was sind das für Viecher? Fragte ich. Das, sagte er, sind eben solche Hunde. Bloß nehmt man sie an. Der Diakon stockte. Wie kommt ihr auf diese Geschichte? Fragte der Arzt in freundlichem, aufmunternden Tone, denn es schien ihm, als fantasierte der Kranke. Es ist ein von Krankheiten. Von neuen Krankheiten reden. Sie alle, mag man sie nennen, wie man will, laufen doch auf ein und dasselbe Ziel hinaus. Auf den Tod. Hier verlor der Diakon von neuem das Bewusstsein und erwachte bis Mitternacht nicht mehr. Dann fing er plötzlich wieder zu fantasieren an. Arkebusier, Arkebusier, geh fort, Arkebusier. Bei dem letzten Wort sprang er auf und setzte sich, völlig wach, aufrecht im Bette hin. »Du solltest beichten, Diakon«, sagte Zachari. »Ja, ja«, sagte Abhille. »Nimm meine Beichte entgegen. Schneller. Ich will beichten, um nichts zu vergessen. In allem habe ich gesündigt. Vergib mir, um Jesu Christi willen.« Und mit einem Seufzer fügte er hinzu, »Schickt schnell nach dem Propst!« Grazanski erschien sogleich. Abhille grüßte ihn von Weitem mit den Augen, bat um seinen Segen und küsste ihm zweimal die Hand. »Ich sterb«, sagte er, »und ich hatte euch um Vergebung gegen alle Gebote habe ich gesündigt.« »Der Herr wird euch vergeben«, antwortete Grazanski. »Ich war ja nicht bösen Willens. Ich redete oft unverständlich.« »Lasst doch, ihr habt ein edles Herz.« »Nein, nein, so sollt ihr nicht reden«, unterbrach der Diakon. »Ich tat nicht immer das, was ich sollte. Und zuletzt zirrte ich wegen des Denkmals. Leere Fantasie, Himmel und Erde werden verbrennen und alles wird versinken. Was für ein Denkmal. Und alles meine Unvernunft.« »Ihr ist schon weise«, flüsterte Zachary, den Kopf senkend. Diakon warf sich auf seinem Bette hin und her. »Vergebt ihr, um Christi willen«, sagte er hastig. »Und schämt euch nicht, hier zu bleiben. Mich packt die Krankheit schon wieder. Lebt wohl.« Der gelehrte Propst segnete den Sterbenden, worauf Zachary ihn hinaus begleitete. Als er in das Zimmer zurückkam, blieb er entsetzt auf der Schwelle stehen. Aphila lag im Todeskampf und seine Agonie war ebenso verblüffend wie grauenerregend. Einige Sekunden war er ganz still und wenn er genügend Luft eingesogen hatte, stieß er sie plötzlich mit einem langgedehnten heraus. Dabei fuchtelte er jedes Mal mit den Armen in der Luft herum und richtete sich auf, als ob er sich von etwas befreie, etwas von sich werfe. Zachary stand wie erstarrt und die schwachen Bretter der Bettstelle bogen sich und krachten immer stärker unter der Last des Sterbenden und schauerlich bebte die Wand, durch die gleichsam die so lange gefesselt gewesene elementare Kraft sich einen Weg bahnen wollte. »Geht es zu Ende?« rief Zachary plötzlich und stürzte zum Fenster nach dem dort liegenden Gebetbuche. Aber in diesem Augenblick rief Aphila mit fest zusammengebissenen Zähnen: »Wer bist du, der Feuergesicht? Lass mich durch!« Zachary sah sich ängstlich um und machte ein verblüfftes Gesicht, denn kein feuriger Mann war zu sehen. Aber in seiner Angst war es ihm vorgekommen, als hätte Aphila sich von seinem eigenen Leibe losgelöst und wäre hier in der Stube auf jemanden gestoßen, mit dem er gerungen und den er dann überwunden hätte. Der ängstliche Alte bebte am ganzen Leibe, schloss die Augen und lief hinaus. Einige Minuten später ertönte vom Turm der Domkirche das traurige Geläute der Totenglocke für den verstorbenen Diakon Aphila. Ende des 19. Kapitels, gelesen von Scheikmar.